Are you ready to gather to the next dimension of SWG's famous mixed production? This is Channel 7. Come dark side. The dark side. Welcome to the dark side. Welcome to the dark side. I don't want to Hispanic pussy, yellow pussy, hot pussy, cold pussy, red pussy, louder. We got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy, hot pussy, cold pussy, red pussy, lovers. Try and be pussy, try and be pussy, try and be pussy, try and be pussy, try and be pussy for a penny. If you can find cheaper pussy anywhere, fuck it. upon us. Pretty soon, it'll all turn to dust. So get up! Stop, sir. The dark side. Girls, they all are really weird.

Pilatus sprach aber zum dritten Male zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgehen. Aber sie setzten Pilatus zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde, und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde. Und sie schlugen ihn ans Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. I'm back.

When ever

Suche nach der Schuld und mir versucht dich zu verstehen, statt das Geschehen zu verdrehen, wie wir es meistens tun, immer drüber nachzudenken, nur mich aufs Ruhm, ist es schon. Und in meinem Kopf ziehen Gedanken ihre Kreise nur um dich, Schweiß gebadet, knirr ich mich und krieg dort kein Auge zu, endlich möchte ich wissen, dass du mich nicht. Und ich will wieder mal schlaflos, erwacht mich denn mit Morgen, schlaflos ohne dich, schlaflos lieg ich hier und mach mir Sorgen, kann ich leben. Ah! zu lassen. Wollte überall sein, keine Party verpassen. Immer auf der Suche nach dem neuen Kick. Ohne dich ist alles leer, komm bitte zurück. Deine Stimme, dein Blick und der Duft deiner Haut. Ich denke an den ersten Kuss und alles ist so vertraut. Hab niemals gecheckt, wie wichtig die Tat. Nun steh ich hier und du hast deinen Koffer gepackt. Das, was du mir gegeben hast, kann ich nicht beschreiben. Du weißt, es fällt mir schwer, meine Gefühle zu zeigen. Du bist und bleibst die Liebe auf den ersten Blick. Du fehlst mir so, komm bitte zurück. Komm bitte zurück. Komm bitte zurück. Seele zerreißt sie. Wenn ich sie kenne, so wählen kann ich mich nicht. Du kennst ihren Namen, du weißt, wer sie ist. Ist es jetzt? Also den Tag, an dem du in meine Augen siehst. Yeah. money, two for the show. Come on, everybody, get ready to blow.